Schönen guten Abend. Willkommen zu Emission de l'Art Visionnaire, der Live-Radiosendung heute hier aus der Kimba. Heute Abend geht es um Fictions and Futures 1. Das ist der neue Film von Minze Turmescheid und Arne Hektor, die hier neben mir sitzen. Noch einen Platz weiter sitzt Markus Henn von Weed. Wir unterhalten uns heute über Derivate und Futurehandel am Beispiel von Getreide und Mais. Es gibt, wie in jedem guten Dokumentarfilm, auch eine gute Soundspur und die ist von Assi Völker gemacht. Assi ist hier und wird live mit uns ein paar Stücke singen. Es gibt den Aha-Chor, bereitet euch vor und alles andere kommt gleich. Minze. Ja, jetzt kommt erstmal Gloria aus dem Film. Welcome to today's edition of Save Your Future on GloriasFutures.com. If you have ever dreamt of striking it rich, then this is the time to go for commodities. Make money with corn, soybean, crude oil, or precious metals without the hassle of dealing in physical goods. Do it the easy way, with derivatives. You can trade derivatives wherever you are 24/7 with fantastic financial instruments like futures, options, ETFs, CDSs, CFDs, and many others. All you need to learn is how to turn risk into profit. Happiness in the abstract. So, wir gehen so ein bisschen an den Tonausschnitten aus dem Film entlang und erklären ganz kurz auch immer so ein paar Begriffe, die da drin auftauchen, damit man einsteigen kann in die Diskussion, die wir dann parallel auch jeweils führen wollen zu bestimmten Aspekten. Wie man jetzt vielleicht aus diesem ersten Ausschnitt schon entnehmen kann, geht es in diesem Film um den Markt für Futures. Das ist der Markt, auf dem zum Beispiel auf die zukünftigen Preise von Rohstoffen gewettet werden kann. Ja, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser versteht, wollte ich noch erzählen, wie die Futures erfunden wurden. Das war in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts in Chicago. Chicago war damals sozusagen der Hub für alle möglichen Naturprodukte, die dort aus dem Mittleren Westen ankamen. Und unter anderem wurden in Chicago sehr schnell sehr große Speicher für Getreide aufgebaut. Und wenn ein Händler dort ankam und hat zum Beispiel ein paar Tonnen Weizen dort abgeliefert, hat er dafür eine Quittung bekommen. Und diese Quittungen wurden sehr schnell gehandelt. Die funktionierten im Prinzip wie Banknoten. Das Interessante ist auch, dass man so eine Quittung, also so eine Quittung für Getreide, das man dort im Speicher abgegeben hatte, dass man die auch als Sicherheit für Kredite abgeben konnte. Das ist so der Ursprung von den Futures. Nur der entscheidende Unterschied ist eigentlich, damals war jede dieser Quittungen gebackt durch echtes Getreide, was dort tatsächlich in der Stadt lagerte. Und das ist schon lange nicht mehr der Fall. Ne? Würdest du mir da zustimmen, Markus? Ja, ich würde die Erklärung vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Insofern, man könnte es auch anders erkennen in Future, nämlich dass man sagt, es ist erstmal ein Vertrag, wo zu einem zukünftigen Zeitpunkt ausgeliefert wird. Man schließt einfach einen Kaufvertrag ab, der nicht gleich geliefert wird, sondern zum Beispiel erst im nächsten Jahr, 2015 im Mai, sage ich jetzt mal. Und das wäre aber noch eine Auslieferung. Ich würde in dem Moment auch gar nicht sagen, es ist ein Derivat, weil es ist eigentlich noch ein Liefervertrag mit einem zukünftigen Datum. Wenn das dann passiert, ist ein Kaufvertrag, Geld fließt dann erst in Zukunft, aber es ist noch ein klarer Kaufvertrag. Und der Moment, wo das dann zu Derivaten wird, kommt erst vielleicht später, weil man erstmal beginnt, die Futures an der Börse standardisiert zu handeln. Das ist der erste Schritt, dass man sagt, man hat eine feste Vertragsmenge Weizen, eine feste Qualität, einen festen Lieferzeitpunkt und alles, was dann an der Börse noch gehandelt wird, ist der Preis für diesen Liefervertrag. Und wo das dann mit den Derivaten losgeht, ist eigentlich der Moment, wo man die Verträge in einer Art und Weise handelt, dass sie dann am Ende nicht mehr ausgeliefert werden. Das ist dann die voll entwickelte Form des Derivats, wo nur noch auf die Preise gewettet wird. Aber es beginnt wirklich mit der physischen Lieferung und wird dann immer virtueller, immer künstlicher. Und das differiert aber je nach Börse. Manchmal sind es wenige Prozent, manchmal auch gar nichts. Ja, also Markus hat es gerade sehr gut erklärt. Das Interessante ist nämlich, so ein Future repräsentiert die Ware auf die er sich bezieht, überhaupt nicht, sondern im Prinzip ist es, um es mal so ganz einfach zu sagen, es ist einfach eine Wette auf den zukünftigen Preis dieser Ware. Und das war schon ziemlich zu Anfang, als dieses Finanzinstrument erfunden wurde, ziemlich umstritten. Und es gab da viel Kritik. Und ich möchte da mal ein Zitat vorlesen von 1921 aus den USA, ein US-Senator, der hieß Arthur Kapper. It is against the law to run a gambling house anywhere within the United States of America. But today, under the cloak of business respectability, we are permitting the biggest gambling hell in the world to be operated on the Chicago Board of Trade. Also schon damals haben sich viele Leute darüber aufgeregt und Chicago Board of Trade ist eben die Warenterminbörse, an der auch dieses Produkt erfunden wurde. Now let's talk about your trading opportunities. More and more retail traders are trading agricultural futures these days, especially grains. Our guest today is Dan Green, and he is going to help us shed some light on the subject. So, Dan, why are we seeing more interest in wheat or corn, for instance? And first, I think you're right on target. We are seeing them there. We're seeing them there for one, technology allows it. Easy access to the market. I mean, what's fantastic about trading today, it's so easy. I push a button, bada bing, I'm in the market, right? Isn't that fascinating? The other thing I think it's driving the grains, though, is the alternative investment idea. People look at interest rates in the United States and they say, where do I put my money? So they may take 10 or 15%. Maybe look at those futures markets, for example, because that's where you and I could invest in those grains. If I look at those, my advantages are we see volatility, and that's what people are looking at, because as a trader, volatility means potential for profit, and so I think that's attracting that kind of money that we haven't seen traditionally in the past. Das ist das Thema unseres Films eigentlich ganz direkt. Also wir haben uns in dem Film hauptsächlich damit beschäftigt, dass es jetzt möglich ist, dass man eigentlich gar nicht an einer Warenterminbörse handeln muss, sondern dass man das eigentlich auch ganz bequem von zu Hause aus machen kann. Wir wollten ursprünglich auch in Chicago in der Warenterminbörse drehen. Das ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir uns im Internet umgesehen und dort kann man eben finden, dass es sehr viele Angebote gibt, sich online am Futures Trading zu beteiligen. Und man kann also erstmal so eine Trial-Version machen. Das haben wir dann auch gleich ausprobiert für den Film, weil wir dachten, es ist auch interessant, mal zu sehen, wie das so aussieht. Und wenn man diese Trial-Version macht, kann man sich dann aussuchen, auf welche Underlyings man gerne setzen möchte. Wir haben uns, weil das unser Thema war, auf Nahrungsmittel da auch spezialisiert und haben das mal mit Mais versucht, mit Weizen, Zucker, Kaffee. Und wenn man das eine Weile probiert hat, dann bekommt man von der entsprechenden Firma, also wir waren bei Knights Capital, das ist eine Firma, von der wir später auch noch sprechen werden, bekommt man dann mehrmals in der Woche eine E-Mail zugeschickt mit der Aufforderung, and now try it for real money. Ja, Arne möchte noch was erzählen zu seinen Erfolgen beim Futures Online Trading. Das Erste, was uns aufgefallen ist, ist, dass es relativ schnell geht, dass man das Gefühl zumindest hat, dass man das intuitiv begreift und dass es wie ein Online-Spiel funktioniert. Zumindest in der Trial-Version wird es auch noch angeheizt dadurch, dass man eigentlich relativ schnell Gewinne einfährt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es wie beim Hütchenspiel ist, dass diese Gewinne wahrscheinlich schnell verschwinden, wenn man in die Do-it-for-real-money-Version übergeht. Weil, und das ist ja eigentlich auch ein Argument dieses Handels oder der Börsen, die diesen Handel betreiben und anbieten, dass es am Ende für die Nahrungsmittelpreise neutral ist, weil jeder Deal, jeder Vertrag nur eingegangen werden kann, wenn es noch jemanden gibt, der ihn auf der anderen Seite, also als Gegenpart, eingeht. Also dass es am Ende immer ein Nullsummenspiel ist, wo der einzig sichere Gewinner natürlich die Börse ist und die Zwischenhändler, die eben für jeden dieser Handelsschritte immer eine gewisse Courtage oder einen Prozentsatz einbehalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade weil es so eine Art Nullsummenspiel darstellt, eben auch immer jemand gefunden werden muss, der, wenn jemand Gewinne einfährt, auf der anderen Seite da ist und diese Gewinne zahlt, also dann einen Verlust erleidet. Der Gedanke, der sich dann natürlich schnell aufdrängt, ist, dass die großen Händler, die da im Spiel drin sind, natürlich nicht die sein wollen, die da verlieren. Und dass der Markt für die Kleinhändler, also für die Leute, die zu Hause sitzen, am Rechner genau deswegen auch aufgebaut wird, weil das die potenziellen Verlierer sind, weil sie nämlich am Ende der Informationskette stehen. Das wäre jetzt unsere Frage an Markus. Also wer sind eigentlich die großen Akteure am Futures-Markt? Kurz ist gut, aber... Ja, also zum einen ist die Vorstellung falsch, dass da viele Bauern und Bäuerinnen selber handeln würden. Das ist zwar oft in vereinfachten Darstellungen so, da kauft dieser Bauer ein Future. Das ist aber ziemlich wenig der Fall, also wenige Prozent, selbst in den USA, wo das auch am weitesten entwickelt ist. Oder für Deutschland gab es gerade eine neue Studie vom Landwirtschaftsministerium, die letzten Monate herausgekommen ist. Und die hat herausgebracht, dass auch die Bauern selber zu ganz wenigen Prozent aktiv sind. Und wer eigentlich dann handelt im Sinne der Bauern oder auf Seiten der Bauern, sind die großen Zwischenhändler. Das können jetzt in Deutschland zum Beispiel große Genossenschaftshändler sein oder eben auch in Deutschland, aber global vor allem sind es die großen Agrarhändler. Der größte von allen ist Cargill aus den USA, daneben ADM, Bunge und Louis Dreyfus. Das sind die vier größten Agrarkonzerne, die kontrollieren im physischen Handel oft zwischen 60, 70, 80% des Welthandels und haben da also auch die Marktmacht. Und die nutzen dann wirklich diese Börsen als eine der größten Akteure, um sich zum Teil abzusichern für die eigene Ernte, die sie in ihren Lagern haben von den Bauern und Bäuerinnen, aber zum Teil auch, um selber da zu spekulieren. Das ist die eine große Gruppe, die traditionell so den Großteil der Börse ausmacht. Und auf der anderen Seite natürlich bei den Käufern der Ware sind es die großen Lebensmittelverarbeiter oder bei anderen Rohstoffen dann, ich sag mal, die großen Fluglinien bei Öl und ähnliche, die also die Rohstoffe verarbeiten. Das sind traditionell die sogenannten Absicherer oder auf Englisch Hedger, die eigentlich die Börsen nutzen sollten, in der Theorie zumindest, um sich wirklich für einen Preis die Sicherheit zu holen, dass sie ungefähr wissen, was der dann in einem Jahr sein wird. Daneben gibt es historisch bei den meisten Börsen in der Entwicklung, dass immer mehr Zwischenhändler reinkommen, die gar keine Verarbeitung mehr haben oder keine Produktion. Und das sind dann die sogenannten Spekulanten. In den letzten 10 Jahren ist aber eine neue Gruppe dazu gekommen oder zwei neue Gruppen, nämlich verschiedene Finanzakteure. Zum einen große Investmentfonds, wie zum Beispiel Hedgefonds. Das sind Fonds, die sehr wenig reguliert sind, die also in alle möglichen Richtungen spekulieren können. Und dann vor allem auch seit ungefähr 10 Jahren Fonds, die eigentlich gefüttert werden mit dem Geld von Anlegern und Anlegerinnen, die von Banken aufgelegt werden und dort einen neuen Handel betreiben, indem sie Anlegern und Anlegerinnen versprechen, dass sie von den Rohstoffpreisentwicklungen irgendwie profitieren können, also letztlich davon Geld machen können. Und mit diesen Angeboten wird dann Geld in diese Fonds gelockt und wiederum die Fonds legen das dann diesen Rohstoffbörsen an. Und das heißt, wir haben heute drei große Akteure, diese Hedger, die Absicherer zum einen, dann die eher klassischen Spekulanten wie die Hedgefonds und zum dritten diese großen bankgetriebenen Finanzfonds. Und diese drei Gruppen machen den großen Handel aus, wobei in den letzten 10 Jahren ganz stark diese Hedgefonds als Finanzakteure und auch die Bankfonds zugenommen haben und den Markt quasi aufgerollt haben und da eine ganz neue Rolle spielen. Ja, und die Deutsche Bank ist da auch mit im Spiel. Die hat sehr viel Kritik bekommen, weil gerade 2008, als die große Krise war, sind auch die Preise für die Futures gestiegen und damit auch die Getreidepreise auf der Welt gestiegen. Jedenfalls hat dann die Deutsche Bank versprochen, okay, wir werden jetzt eine Studie durchführen, ob das jetzt wirklich so ist, dass weil so viel spekuliert wird auf den Futures-Märkten, dass deswegen die Getreidepreise steigen. Auf jeden Fall haben sie davon Ergebnisse ins Internet gestellt. Ja. Wir haben uns gründlich mit den Ursachen von steigenden und schwankenden Nahrungsmittelpreisen auseinandergesetzt. Eine Vielzahl von Studien belegt, dass die wesentlichen Ursachen für das Steigen der Nahrungsmittelpreise in der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Grundnahrungsmitteln liegen, der kein ausreichender Anstieg des Angebots gegenübersteht. Die Nachfrage steigt an, weil die Weltbevölkerung sowie die Einkommen in den Entwicklungsländern stark zunehmen, während die Produktion durch Wasserknappheit, Klimawandel, mangelnde Infrastruktur und der Verrottung von Ernteerträgen begrenzt ist. Die Auswertung zahlreicher Untersuchungen ergab, dass es kaum stichhaltige empirische Belege für die Behauptung gibt, die zunehmende Bedeutung von Agrarfinanzprodukten sei für Preissteigerungen oder erhöhte Preisschwankungen verantwortlich. So to put it in a nutshell, it's not the speculators who are responsible for growing demand. Of course, if you knew how much corn is stored in the bins, If you owned, let's say, half of all the grain elevators in the U.S., and if, on top of that, you controlled processing and distribution not only in the U.S., you'd have all the assets and information you need to arrange for a little corner in the grain market. A sure payoff. A sure payoff. Ja, jetzt ist der richtige Moment, um nochmal auf die großen Getreidehändler zu sprechen zu kommen und um zu veranschaulichen, inwiefern die großen Händler auch in Preisbildungsprozesse eingreifen können, möchte ich ein Ereignis aus dem Jahr 2010 erzählen. Im August 2010 hat Russland einen Exportstopp für Weizen ausgesprochen. Und zwar angeblich, weil es in diesem Sommer eine große Dürre gab in Russland. Und obwohl, wie sich dann später herausstellte, Russland eigentlich sehr große Lagervorkommen von Weizen hat. Also das war schon ein bisschen verdächtig. Schon bevor dieser Exportstopp von Russland ausgesprochen wurde, waren die Preise extrem gestiegen. An der Chicagoer Börse um 40% und in Paris an der Matif, die entscheidende Börse für Getreide in Europa, um 80%. Und dieser Exportstopp hat natürlich die Preise weiter in die Höhe getrieben, weil klar sein würde, dass noch weniger Weizen auf dem Weltmarkt zur Verfügung stehen würde. Nun ist es so, dass Glencore, ein Schweizer Unternehmen, das dafür bekannt ist, dass es eigentlich mit Metallen handelt, hauptsächlich mit Zink und Blei und Nickel, gleichzeitig der größte Weizenexporteur aus Russland ist. Und der Glencore-Chef von Russland, Herr Demjanov, hat sehr gute Beziehungen zum Kreml und die hat er dafür genutzt, bei Herrn Medvedev vorzusprechen und ihm zu sagen, wie wäre es mit einem kleinen Exportstopp. Und Herr Medvedev hat auch gleich reagiert und hat prompt darauf diesen Exportstopp ausgesprochen. Was war eigentlich die Idee dahinter? Glencore hatte schon sehr viel Weizen verkauft aus Russland und dummerweise werden diese Futures-Verträge ja schon lange, bevor man überhaupt weiß, wo die Preise sich hinentwickeln, abgeschlossen. Das heißt, diese Verträge waren für einen relativ günstigen Preis abgeschlossen worden. Inzwischen war der Preis aber um einiges gestiegen und Glencore wusste, dass sie Millionen Verluste hinnehmen müssen, wenn sie nicht aussteigen können aus ihren Verträgen. Da gibt es nur eine Rettung und die heißt Force Majeure. Und Force Majeure ist, wenn zum Beispiel ein Staat einen Exportstopp verhängt. Dann können die Hände heben und sagen, da können wir jetzt gar nichts machen, da können wir nichts dafür, das ist Force Majeure, wir steigen aus den Verträgen aus. Gesagt, getan. Das Interessante ist eben, dass Ägypten der größte Abnehmer von Weizen aus Russland ist. Und die hatten auch schon einen Vertrag über 540.000 Tonnen zu $239 pro Tonne hatten sie schon abgeschlossen. Der wurde jetzt gecancelt und stattdessen war Ägypten dann gezwungen, die gleiche Menge, aber für $310 pro Tonne zu kaufen. Also das ist 30% teurer. Ja, also Glencore hatte sich verspekuliert, hat es durch geschicktes Lobbying geschafft, aus den Verträgen auszusteigen und bezahlt haben Länder wie Bangladesch, Jordanien oder Ägypten in dem Fall. Und jetzt wollen wir auch noch ein bisschen über die anderen großen Getreidehändler sprechen und über das, was man auch im Film sieht, nämlich die großen Händler aus den USA. Markus hatte das ja eben schon beschrieben. Cargill ist das größte Konglomerat weltweit. ADM ist auch sehr groß in den USA. Und wenn man von Chicago aus den Illinois River zum Mississippi, in die Richtung Mississippi fährt, dann kommt man eigentlich in jedem Städtchen an mindestens zwei großen Speicheranlagen vorbei, von denen die eine Cargill und die andere ADM gehört. Und beide sind jeweils meistens ganz gut abgesperrt. Filmen sollte man da eigentlich nicht. Sonst wird man aufmerksam gemacht, dass das nicht erwünscht ist. Dort wird die ganze Ernte aus den umliegenden Gegenden kurz eingelagert und dann auf große Transportschiffe verladen. die dann den Fluss runter bis zum Mississippi gehen und da auf Ozeanschiffe verladen werden und in die ganze Welt exportiert werden. Wenn man von Ort zu Ort immer diese beiden großen Firmen sieht mit ihren riesigen Speichern, zeigt es schon mal auf ganz direkte Weise die Marktmacht. Cargill, darüber gibt es einen schönen Film aus den 70er Jahren, der Septemberweizen, wo schon dargestellt wird, wie mächtig der Konzern damals schon war. Da ist auch schon die Dominanz im US-Markt vor allem wirklich unglaublich groß und da sieht man sehr schön einen Prozess, der teilweise, glaube ich, heute noch erst abläuft in Europa, wie nämlich diese großen Agrarkonzerne es schaffen, auch diese gesamte Landwirtschaft richtig an sich zu reißen und auch die kleinen Bauern platt zu machen und alle Ansätze für auch eine alternative Landwirtschaft da in ihren Herrschaftsbereich einzugliedern und auch diesem großagrarischen Komplex unterzuordnen. Und man sieht dort aber auch zum Beispiel, dass damals die Weizenlieferungen ein Mittel waren, um politisch Druck auszuüben. Es gibt noch eine Nachgeschichte zu der Glencore-Geschichte. Sie haben ja damals profitiert unmittelbar davon, dass Ägypten mehr zahlen musste. Es gab aber noch eine Nachgeschichte, weil Glencore ist danach ein Jahr später an die Börse gegangen. Also sie waren vorher ein privat besessener Konzern ohne Aktienbesitz, der öffentlich gehandelt wurde, und haben dann entschieden, sie gehen an die Börse. Und wenn man das macht in den USA, hat man ziemlich hohe Pflichten, was man offenlegen muss an Daten über seinen Konzern. Und dazu gehört dann unter anderem eben auch eine Datenmenge, die Rückschlüsse darüber zulässt, was für Derivate-Positionen man da hatte, für Future-Positionen und was man da für Wetten laufen hatte, könnte man vereinfacht sagen. Und dann konnte man aus dem Material ablesen, dass Glencore in dieser Zeit 2010 im Sommer wirklich eine sehr große Wette laufen hatte auf steigende Preise. Und sie haben ja mit diesem Exportstopp auch den gesamten Weltmarkt so in Aufruhr gebracht, dass der Preis hochgeschossen ist, obwohl in dem Jahr eigentlich kein großer Ernteausfall war und die Jahre vorher sogar ziemlich gut waren in der Ernte. Trotzdem haben sie es geschafft, mit diesem Aufruhr in einem relativ kleinen Marktsegment den ganzen Weltmarktpreis mit hochzutreiben. Und das hat dann in dem Fall wirklich ihre Futures-Positionen wieder profitabler werden lassen. Und haben sie also doppelt profitiert von dieser Geschichte. Und das zeigt dann auch, auf wie vielfältige Weise die ihre Marktmacht ausnutzen in den physischen Märkten, in diesen Future-Märkten und damit dann die Profite maximieren können. Und diese Konzerne haben dann auch entsprechend in den Phasen, wo wirklich Riesenprobleme sind in den Märkten aus gesellschaftlicher Sicht, also wenn Menschen hungern, weil sie nicht genug bekommen, haben die Rekordgewinne, was eigentlich ja ein perverser Zustand ist, wenn man sich denkt, dass die in dem Jahr, wo eigentlich Not herrscht, dann besonders viel profitieren. Allein Cargill hatte in dem ersten Quartal 2010, ich glaube, ungefähr 1 Milliarde Gewinn gemacht, 1 Milliarde Dollar. Und in derselben Zeit gab es dann da auch Riesenprobleme schon wieder wegen der Preisanstiege. Das ist dann wirklich der Zustand, wo diese großen Konzerne extrem ihre Machtposition ausnutzen. Ich brauche nur noch mal schnell für die Chronologie der Ereignisse. Das war ja 2010 auch der Moment, wo in Nordafrika die Aufstände losgingen. Das heißt, dass natürlich die Preise gerade für Grundnahrungsmittel sind immer auch direkt verknüpft mit politischen Unruhen. Ein altes Wissen, dass gerade auch in den USA selbst die Strategien für die Preisbildung beherrschen. Es gibt ja Zitate von den Ministern, die dafür zuständig waren, die sagen, sie wollen auf dem Gebiet einfach überhaupt keine Diskussionen mehr haben. Anders ausgedrückt, der Preis für zum Beispiel Mais, der in den USA die zentrale Cash Crop ist, der muss immer niedrig gehalten werden. Das heißt, es muss dafür gesorgt werden, dass er auf eine industrielle Art und Weise so hergestellt wird, dass auf dieser Grundlage die Ernährung der Bevölkerung zu einem absoluten Minimum an Kosten immer sichergestellt ist, um Unruhen auszuschließen. So to become a successful trader, you need to build up your own strategy. Find out which speculative animal you are. Are you a bull? Or are you a bear? You buy or you sell. In the end, it's a zero-sum game. What one trader gains, the other loses. That's the risk you take. Just never forget the expiration date. Imagine you bought 5,000 bushels contract and forgot its due date. 127 tons of corn right on your doorstep. That's roughly 5 truckloads. As a pro trader, you want to avoid this. That's why you have to understand the market first. Famous market psychiatrist Dr. Robert Schumann has analyzed market behavior for more than 20 years now. He has the market on his couch. And this is my question for Dr. Schumann. Can we understand the market? Markets are very sensitive, and you and I need to be very sensitive too. so we can foresee what a specific market is up to. Considering all the bull and bear personalities around, we have to accept that the market reacts with very irregular cycles. In fact, the market has a manic depressive character by nature. From the clinical perspective, manic depression is the reason for irritating price signals. However, this disease shouldn't be cured. It should be fostered. Once we nurture the market with lots of liquidity, it's precisely this bipolar disorder which produces the amazing degrees of volatility that we like to see. The trend is your friend. Price is the language of the market. The market speaks to us through prices. However, it cannot express consensus of any kind. Now, consider a simple sale. 50 futures of US corn number 2 at $5 a bushel. The seller has to believe that a bushel of corn is worth less than $5, and the buyer has to believe that a bushel is worth more than $5. $5, then, does not represent any agreement whatsoever between seller and buyer. Price is the current level of disagreement. And yet price creates our reality. Wie jetzt der Preis immer genau gebildet wird und wie rational in den physischen Märkten, ist schon nicht ganz unumstritten. Es gibt natürlich diese Standardthese, dass man sagt, es gibt ein Angebot in dem Markt, so viel wird produziert, es gibt so viel Nachfrage. Und wenn dann zum Beispiel Nachfrage mehr ist als Angebot, dann muss der Preis sinken und umgekehrt. Also so ganz klassische Markttheorie, wie man es eigentlich wahrscheinlich immer etwas kennt und sich auch vorstellen kann. Wobei natürlich die genaue Preisbildung, die auch hier gefragt war, ist trotzdem wahrscheinlich gar nicht so einfach zu erklären. Warum kommt es genau zu einem bestimmten Preis? Was sind die Vorstellungen? Das hat ja hier in dem Ausschnitt auch die Person gesagt, das sind eigentlich Levels of Disagreement, also eigentlich warum jetzt genau dieser Preis kommt, ob das genau der richtige ist, ist auch wieder Gegenstand von ziemlich heftigen Debatten. Was jetzt auch vorher schon mal kam, vielleicht kann man das mal auch konkreter beziehen auf die Rohstoffmärkte. Es gibt einige, die glauben, dass es sehr gute Gründe aus den realen Märkten gibt, dass die Preise insgesamt steigen müssen, also für die physischen Rohstoffe. Das war vorhin in dem einen Zitat der Deutschen Bank mit drin, dass sie gesagt hat, ja, die Preise steigen ja, weil die Weltbevölkerung wächst und weil deren Einkommen wächst, weil die mehr Kaufkraft haben. Das ist eine These, die wirkt erstmal recht einleuchtend. Klar, mehr Menschen, mehr Nachfrage, Preis muss steigen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ist es gar nicht so leicht zu erklären, warum der Preis gerade in den letzten Jahren gestiegen ist, weil nämlich der Preis auch lange Zeit gesunken ist für die Rohstoffe, für die wichtigsten. Zum Beispiel in den 70er, 80er, 90er Jahren ist der Preis eher runtergegangen, was auch zum Teil kritisch gesehen wurde als Problem für viele Entwicklungsländer. Und das heißt also, mit einer sehr stark steigenden Weltbevölkerung, mit dem Aufstieg von China, auch schon in den 90er Jahren zumindest, ist trotzdem der Preis gesunken. Und warum sinken wir nicht mehr weiter, sondern plötzlich ab 2000, 2005 herum gibt es diesen Anstieg. Das ist also nicht zu erklären mit diesem Faktor. Es gibt dann für einige Märkte ganz spezifische Elemente, zum Beispiel gerade beim Mais wird oft darauf verwiesen, dass viel Biosprit produziert wird, in den USA angeblich bis zu der Hälfte der Ernte inzwischen für Sprit. Und da kann man sich schon denken, dass das natürlich den Preis verändern muss, wenn so viel in den Tank gesteckt wird. Das ist auch relativ plausibel. Aber auch da ist wiederum das Problem, dass der Biosprit eigentlich kontinuierlich angestiegen ist, weil er sehr stark staatlich stabil gefördert wurde, also völlig ungebrochen angestiegen ist, 2007, 2008, 2009. Aber die Preise sind 2009 wieder stark eingebrochen mal zwischendurch. Das heißt, man kann da auch nicht genau sagen, dieser eine Faktor erklärt alles. Da waren auch andere Aspekte, Klimawandel, kann man sicherlich zustimmen, dass das ein Faktor ist. Auch schlechte Lagerhaltung in manchen Ländern ist sicherlich wichtig, wie das gemanagt wird. Zum Beispiel China ist auch ein interessantes Beispiel, was den Weltmarkt angeht, weil man immer sagt, ja, die Chinesen kaufen den Weltmarkt leer. Die Chinesen haben aber eigentlich bis vor kurzem bei den wichtigsten Agrargütern, also vor allem Weizen und Reis und Mais sich selbst versorgt. Das heißt, die hatten eine ziemlich gute Agrarpolitik, haben viele Ressourcen reingesteckt und hatten auch selber einen stabilen Preis. Der war nicht von dem Weltmarktpreis abhängig, sondern der war ziemlich stabil. Und das zeigt auch noch was anderes. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, es geht um diesen einen Preis global, sondern es gibt ziemlich große Unterschiede. Und manche Länder, die eine gute Sicherungspolitik hatten für Preise, haben es also auch geschafft, sich ziemlich abzuschirmen von den Weltmarktpreisschwankungen. Aber es gab insgesamt doch eine starke Tendenz, dass die Weltmarktpreise 2007 herum in der wichtigeren Blase, wo auch am meisten Probleme aufgetreten sind, dass das schon also so eine globale Welle war, die ganz wichtig war und die auch viele Leute in Schwierigkeiten gebracht hat. Und das heißt also, da gibt es diese ganzen Fundamentalfaktoren, die spielen eine Rolle, aber es ist viel schwieriger zu sagen, warum zum Beispiel steigt der Preis für physische Ware, wenn da 2% Ernte ausfallen, beziehungsweise um die Hälfte an. So war es in den letzten Jahren mal. Das ist wirklich überhaupt nicht erklärbar, außer man hat diese Lagerhaltung und da konstruiert man jetzt künstlich die These, dass wenn die Lagerhaltung nicht so hoch ist, dann plötzlich wird der Preis besonders sensibel. Das hat man einfach abgeleitet aus der Erkenntnis, aha, wenn der offiziell bekannte Verhältnis zwischen Lagerhaltung und dem, was man an Bedarf hat, unter eine gewisse Schwelle fällt, zum Beispiel 15% ist so eine Grenze, die oft genannt wird, ab dann sind die Preise extrem sensibel, weil alle plötzlich Panik kriegen, oh, kann ich noch was kaufen, und dann kauft jeder und dann steigt der Preis extrem an. Aber warum das jetzt diese 15% sind, kann, glaube ich, keiner erklären. Das ist einfach so eine empirische Beobachtung, mehr ist es auch nicht. Also das ist die ganze Debatte über den physischen Markt. Jetzt ist dann die große Frage, was treibt diese anderen Märkte, die Zukunftsmärkte an? Und da gibt es also eine Schule, die sagt, die sind am Ende auch immer nur bestimmt durch diese ganzen physischen Faktoren. Also die sind quasi von genau denselben Faktoren bestimmt wie in den physischen Märkten. Und wenn sie irgendwie anders sich entwickeln würden, weil irgendwie Spekulanten was machen, das würde gar nicht gehen, weil die werden immer wieder zurückgeführt auf diesen physischen Markt. Der andere Ansatz ist zu sagen, okay, es gibt schon eine Entwicklung, die einfach unabhängig ist von diesem physischen Zeug. Da können Spekulanten die Preise treiben. Also ich zum Beispiel glaube auch, dass ein Teil auf jeden Fall der Preise getrieben werden kann durch diese Spekulation, die einfach ganz andere Bestimmungsgründe hat. Zum Beispiel, dass Finanzinvestoren im großen Stil einfach reingehen, weil sie ganz andere Ideen haben von den Märkten. Zum Beispiel sich einfach absichern wollen gegen Preisschwankungen in anderen Märkten, in Aktienmärkten zum Beispiel, und dann sagen, wir kaufen deswegen Rohstoffe. Das hat nichts zu tun mit irgendwelchen Ernten. Und das kann dann zumindest teilweise auch die Preise mit antreiben. Was aber auch wichtig ist, die Preisbestimmung aus diesen Zukunftsmärkten, die ist auf jeden Fall ziemlich stark. Das heißt, die Zukunftsmärkte, die werden sehr stark beobachtet von diesen physischen Akteuren und die basieren dann ihre eigenen Entscheidungen, wie viel sie verlangen für den physischen Markt, ganz stark darauf. Und die schon erwähnte Studie vom Landwirtschaftsministerium, die letzten Monate herauskam, die hat das auch ganz klar gezeigt. Die haben also Umfragen gemacht unter den Händlern und haben gefragt, wie bildet ihr eure Preisentscheidungen? Und dann haben die alle gesagt, wir schauen da auf die Pariser Börse, die MATIF, oder wir schauen auf die Chicagoer Börse, die CBOT, und überlegen und schauen, was da einfach abläuft. Und auch, letzter Punkt dazu, für Entwicklungsländer ist es so, dass man es gut zeigen kann, dass die indischen Märkte, sage ich mal, dass die auch stark abhängig sind von den Chicagoer Preisen. Also diese Preiswirkung ist schon wirklich international. Wenn auch, wie gesagt, der Weltmarktpreis ist nicht so ein großer Preis. Es gibt viele Unterschiede, aber es gibt eben immer mehr von diesen Terminbörsen auch in Entwicklungsländern, in China, in Indien, in Südafrika. Und das heißt, da gibt es eine globale Vernetzung der Lebensmittelpreise. Ein Punkt, der mir dazu noch einfällt, ist, das kam vorhin auch schon im Film auch schon mal vor, dass einer der Händler sagt, Volatility is potential for profit. Das heißt, für die Händler an den Börsen ist der Ausschlag der Kurse nach oben und unten eigentlich genau der interessante Punkt, weil in dem Moment, wo die Ausschläge groß sind, wo sozusagen etwas passiert, lassen sich natürlich auch größere Gewinne einfahren. Also wenn die Preisdifferenzen innerhalb kurzer Zeit hoch sind und man da richtig liegt mit seiner Position, dann ist die Möglichkeit, dass man eben also schnell mal mit sehr viel Geld nach Hause geht am Abend. Das gilt natürlich genauso für die großen Firmen eben wie Cargill und ADM. Also wie stellt man das her, dass weltweit die Preise so schnell hoch und runter gehen können? Ein wichtiger Punkt dazu ist eben nochmal genau die Lagerhaltung. Und da wollte ich dich nochmal schnell fragen, ob du das nochmal kurz erklären kannst, warum es eigentlich gut ist, sozusagen aus dieser Sicht der Investoren, dass die Lagerhaltung möglichst gering ist. Also das Problem geht schon mal damit los, dass man gar nicht genau weiß, was die Lager eigentlich sind. Also es ist klar, es wird Lagerhaltung betrieben, aber die großen Lager, zum Beispiel der Privatkonzerne, sind nicht wirklich bekannt. Es gibt zwar so Markterhebungen, aber ob die wirklich verlässlich sind, kann man stark bezweifeln. Und selbst bei den staatlichen Lagern gibt es kaum Daten. Ich glaube, die USA sind eine der wenigen Staaten, die es mit offiziellen Daten veröffentlichen, und viele tun das gar nicht. Teilweise aus strategischen Gründen, teilweise weil sie da kein Interesse haben. Und alle, die sich damit auch beschäftigen, auf globaler Ebene betonen, dass man zu wenig Daten hat, um überhaupt sinnvolle Aussagen treffen zu können. Aber es gibt zumindest so offizielle Lagerdaten und damit kann man dann irgendwelche Beobachtungen anstellen, welche Rolle spielen die Lager. Und sie spielen auch deshalb eine wichtige Rolle, weil man davon ausgeht, dass der Lagerhaltungsmechanismus der Mechanismus ist, der die Future-Märkte, die Zukunftsmärkte mit den physischen Märkten verbindet. Weil man sagt, wenn jemand sieht, am Future-Markt steigt der Preis und er kann quasi erwarten, dass er vielleicht in Zukunft einen besseren Preis kriegen könnte, dann wird er eher bereit, sein Lager aufzubauen, weil er dann eben eher erwartet, der Preis wird hochgehen, es ist für ihn besser, später zu verkaufen. Und indem er Lager aufbaut, wird dann zum Beispiel auch der physische Preis steigen und sich dem Future-Preis anpassen und damit wird dann quasi da immer diese, ja, Konvergenz heißt das, so eine Art Einheit dieser beiden Märkte hergestellt, die aus Marktsicht sinnvoll sein soll, sage ich jetzt mal so. Und deswegen ist die Lagerhaltung ganz entscheidend, auch als Mechanismus. Und es ist jetzt so, dass wenn die Lager sehr hoch sind, der Staat zum Beispiel besser regieren kann, wenn Preise steigen und zum Beispiel Lager rausgeben kann, um die Preise zu dämpfen. Und das ist genau das Konzept, was früher in vielen Staaten verfolgt wurde, nämlich zu sagen, damit wir eben keine krassen Entwicklungen haben, haben wir strategische Lager, die machen wir dann frei. Das hatten auch viele Entwicklungsländer bis in die 70er, 80er Jahre. Und dann kam die neoliberale Wende, wo immer mehr globale Institutionen gesagt haben, vor allem die Weltbank und der Nationale Währungsfonds, es ist ja ganz schlimm, wenn der Staat Lager hat, der ist immer ganz schlecht, verwaltet die ganz schlecht, dann verrotten die Sachen. Das war sicherlich nicht immer falsch. Aber man hatte deshalb auch unter anderem in den 70er, 80er Jahren und vorher ziemlich stabile Preise. Es gab noch andere Faktoren, es gab globale Rohstoffverträge, aber die Lager waren ganz bedeutsam. Und jetzt wurde eben gesagt von IWF und Weltbank, baut die Lager ab. Das braucht ihr gar nicht, ihr könnt immer Weltmarkt zukaufen, wenn es irgendwie kritisch wird. Und viele Länder haben das entweder aus Überzeugung befolgt oder wurden auch gezwungen über zum Beispiel Kreditprogramme, dass sie das machen müssen. Und damit ist die globale Lagerhaltung wirklich auch abgebaut worden, aktiv, bewusst. Und das hat dann dazu geführt, wie erwähnt, dass dann plötzlich die Märkte, als es dann zu niedrig wurde, völlig panisch wurden, warum auch immer jetzt genau. Und alle Entwicklungsländer, denen vorher gesagt wurde, ihr könnt dann immer zukaufen, wenn es kritisch wird am Weltmarkt, die waren natürlich völlig aufgeschmissen, weil plötzlich war der Preis am Weltmarkt viel zu hoch, um was zu kaufen. Und gerade die Länder, die dann viel Importe machen müssen, um die Grundversorgung sicherzustellen. Und das war auch wiederum wichtig, weil der IWF hat dann auch noch gesagt, ihr braucht gar nicht selber herstellen, sondern lieber irgendwie spezialisieren auf, sag mal, Kakaoproduktion oder Industrie oder Rosen oder so in Kenia. Und dann macht ihr da das große Geld und kauft dann die Nahrungsmittel eben ein, die ihr braucht. Das heißt, ihr müsst gar nicht alles selber produzieren. Ernährungssouveränität zum Beispiel ist gar nicht gut. Das ist ein Konzept, was jetzt auch vielfach als Alternative jetzt vertreten wird. Das ist ganz schlecht und ist ökonomisch total unsinnig. Macht es gar nicht. Und dann standen sie eben da, sie hatten nicht mehr genug selber produziert. Und sie hatten keine Lager mehr und der Weltmarktpreis ist nach oben geschossen und dann hat man wirklich Probleme gehabt. Und das war wirklich das Perfide in der Situation 2007. Und seitdem gibt es auch in den Entwicklungsländern wieder viel stärkere Tendenzen, zu Recht Lager aufzubauen, weil man gemerkt hat, dieser ganze Rat, den man bekommen hat, war falsch und es ist viel klüger, gewisse Reserven zu haben, damit man in den Notsituationen vorbauen kann und eben auch gegen Spekulation gesichert ist. The trend is your friend. The trend is your friend. Now let's get back to our profit opportunities. We'll have to feed 9 billion people by 2050. That's tremendous demand. So in the long run, I believe the market for agricultural futures will skyrocket and be flat out bullish. That's such a good observation. That's exactly right. The market's right. Die Nahrungsmittelnachfrage übersteigt das Angebot erheblich. Dadurch steigen die Rohstoffpreise. Ohne wesentliche Investitionen in die Landwirtschaft werden steigende Preise zu einem festen Bestandteil des Agrarsektors werden. Es wird prognostiziert, dass die Welt bis 2050 9 Milliarden Menschen ernähren muss. Darüber hinaus wird erwartet, dass der größte Anteil des Bevölkerungswachstums in Entwicklungsländern stattfinden wird, wo die Mittelschicht rapide wächst. Aufgrund des sich ändernden Konsumverhaltens wirkt sich das Bevölkerungswachstum insbesondere auch auf die Nachfrage von Fleisch in Entwicklungsländern aus. In der Fleischproduktion wird in der Regel 2 bis 5 Mal mehr Getreide verbraucht, um denselben Kalorienwert zu erreichen, den das zur Fütterung verwendete Getreide selbst aufweist. Gleichzeitig ist das Nahrungsmittelangebot in vielen Entwicklungsländern gefährdet, weil Produktion und Verteilung reglementiert sind. According to the FAO, we'll need a 70% increase in global food production by 2050. Here to tell us how to bring more efficiency to agriculture is Nick Neck, CEO of Syngenta. If we do not sustainably increase agricultural productivity on current farmland, we will not be able to protect biodiversity for future generations. We also need to preserve the genetic diversity of food crops to fully unlock plant potential. To get the full potential crop, you have to manage the stresses that all plants are exposed to. It's naive to believe that farmers can just cope with the effects of Mother Nature without having the tools to fight back. I admit that GM crops are not a silver bullet. GM is merely a tool to help the productivity of crops. The greater the number of unproductive farms in the world means the destruction of ever more rainforest or other habitats. That's why we need to increase productivity, and that's what we mean by sustainable agriculture. Hier kommen wir jetzt zu einem anderen Thema im Zusammenhang mit Futures. Futures bestimmen nicht nur, oder zu einem Teil zumindest, nicht nur die Preise weltweit von Getreide, sondern wenn man Futures auf Getreide handeln möchte, dann muss dieses Getreide auch bestimmten Standards entsprechen. Und das wirkt sich auf die gesamte Art und Weise aus, wie Landwirtschaft gemacht wird. Deswegen war auch eine der ersten Sachen, die die CBOT, also Chicago Board of Trade, in Chicago eingeführt haben, kurz nachdem überhaupt dieses Instrument erfunden wurde, Qualitätsstandards. Und das nennt sich Grading. Und schon in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde versucht, so Standards festzulegen für Weizen, was damals das wichtigste Getreide war, was dort gehandelt wurde. Und man hat dann erstmal mit 3 Kategorien angefangen und hat dann gemerkt, naja, das reicht nicht ganz, und hat versucht, das ein bisschen weiter zu differenzieren. Ja, es gab dann zwischendurch sehr viele verschiedene Grades, und zwar nicht nur für Weizen, sondern eigentlich für alle Getreide, die dort gehandelt werden. Und was daran so interessant ist, ist, was das letztendlich dann bedeutet für die Landwirtschaft und auch für die Kulturpflanze selbst, auf die diese Futures gehandelt werden. Zum Beispiel Weizen. Ursprünglich mal, dass es davon unendlich viele Sorten überall angepasst an die jeweilige Region, in der sie angebaut werden, gab. Und es gibt auch eigentlich immer noch relativ viel Weizen, aber für den Futureshandel ist das eigentlich uninteressant, denn das Wichtigste ist, wenn man aus so einer Pflanze eine Ware machen will, sie also kommodifizieren will, dann muss sie austauschbar sein, und das weltweit. Und das bedeutet, dass man bestimmte Kriterien aussuchen muss, um sie austauschbar zu machen, die messbar sind. Und wir haben uns also diese Gradings angeguckt. Es gibt eigentlich jetzt gar nicht mehr so viele Grades, nämlich noch 5 für die wichtigsten Getreidearten. Und das ist das Gewicht, das sind Hitzeschäden. Dann gibt es andere Schäden, zum Beispiel von irgendwelchen Insekten, so Fressschäden oder so. Und dann Fremdmaterial oder Bruch. Das sind die Kategorien, nach denen er guckt wird. Da wird eine Probe genommen und dann wird gesagt, okay, wir haben dann hier zum Beispiel US Core Number 1, 2, 3, 4 oder 5. Mehr verschiedene Kategorien gibt es nicht und dabei spielt es eben auch überhaupt gar keine Rolle, was das eigentlich für eine Sorte von Mais ist. Es spielt natürlich auch keine Rolle, wie oder ob diese Sorte schmeckt, weil das was ist, was schwer messbar ist. Und es spielt auch keine Rolle, ob das jetzt biologisch angebauter Mais ist oder ob der Mais genverändert wurde oder wie viel Pestizide da in dem Mais noch zurückgeblieben sind oder so. Alles das spielt für die Qualitätsbezeichnung keine Rolle mehr. Und das ist eben dann auch das, was weltweit jetzt weiterverkauft wird. Also eigentlich ist genverändertes Saatgut sozusagen das optimale Saatgut für Getreide, auf das dann auch Futures gehandelt werden können, weil das ist im Vergleich zu sogenannten Landsorten, deren genetisches Material durchaus auch sehr unterschiedlich ist auf den Feldern, ist das eben absolut standardisiert. Die sind genetisch perfekt gleich. Mein Eindruck ist generell, dass also dieser Komplex, der da entsteht mit den Warenterminbörsen, dass der insgesamt dazu führt, dass eine stärker standardisierte und industrialisierte Landwirtschaft entsteht, weil diese Nutzung auch dieser Börse und der Vorteil, den man hat, wenn man dann drin ist, gegenüber anderen Bauern, die es vielleicht nicht machen, die zum Beispiel nicht abgesichert sind an der Börse, natürlich ziemlich groß ist und dann insgesamt die Tendenz ist, eine Landwirtschaft aufzubauen, die halt so ausschaut wie in den USA. Also das ist, glaube ich, kein Zufall, dass dann in den USA dieser Terminmarkt so weit entwickelt ist und dass diese industrialisierte Landwirtschaft so weit entwickelt ist, sondern das hängt zusammen, zumindest zu den Teilen, weil diese Großindustrie damit einfach besser umgehen kann mit diesen Strukturen und dann eben auch entsprechend sowas wie genverändertes Saatgut, was dann auch wieder eher großtechnisch natürlich gemacht wird, dann auch wieder da so mit drin hängt. Ich würde vielleicht aber auch noch einen Punkt ergänzen, dass natürlich die Diskussion generell über Standards nicht ganz einfach ist, weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Fairtrade ist auch ein Standard und es gibt da so eine Debatte darüber, ob auch dieser Standard nicht immer nur Leute nutzt, die das produzieren, auch in Entwicklungsländern, weil man immer dann auch Standards schafft und die auch durchgesetzt werden können und teilweise auch besser von Großkonzernen gewährleistet werden können, Hygienestandards und so weiter, als nur von auch Kleinbauern und Ähnlichem. Das heißt, gerade da gibt es nochmal eine ziemlich komplexe Debatte, welcher Standard ist dann wirklich gut, wer nutzt den Leuten und welcher Standard ist, also es ist ein bisschen ein Zielkonflikt zwischen euch Produzenten und Konsumenten, auch den man da auch nicht ganz auflösen kann. Fairtrade könnte ja auch eine Alternative zum Futures-Markt sein, weil Fairtrade bedeutet ja, dass Abnehmer und Produzenten einen Vertrag miteinander machen, wo festgelegt wird, dass die Ware, die produziert wird, zu einem ganz bestimmten Preis gekauft wird. Und zwar, jedenfalls hoffen wir das alle, zu einem fairen Preis. Und das ist ja etwas, was der Futures-Markt ursprünglich auch mal liefern sollte und wollte, nämlich die Sicherheit für die Produzenten, dass sie ihre Ware zu einem ganz bestimmten Preis verkaufen können. Das finde ich eben ganz interessant. Das könnte ja auch eine Alternative sein. Ja, also das sind einfach zwei Aspekte des Fairtrade. Ich würde auch völlig zustimmen, dass es da stimmt. Das war jetzt nur bezogen auf diese Standardseite, weil bei Fairtrade auch ziemlich hohe Standards verlangt werden und nicht jeder Kleinbauer in der Welt kann die erfüllen. Das ist einfach ein Problem. Oder ich kenne das auch bei Diskussionen über bestimmte auch Konzerne, die dann vor Ort aktiv sind, die teilweise besser Hygienestandards halt einhalten können, die wiederum auf dem europäischen Markt verlangt werden, damit es hier im Supermarkt stehen kann. Weil da kann man einfach nicht jedes Ding nehmen. Da sind die Ansprüche auch der Verbraucher hier zu hoch, als dass man das einfach so produzieren könnte. Und das meine ich nur, das ist nicht ganz ohne diese Debatte, welcher Standard nützt wirklich auch wem in diesen Märkten vor Ort. Aber natürlich in Bezug auf diese Art, wie wird Vertrag geschlossen und auch in die Zukunft hinein gehandelt, ist Fairtrade sicherlich ein Gegenkonzept, was auch versucht, ja genau das zu durchbrechen, dass man sich immer an diese schwankenden Preise halten muss, sondern über vielleicht ein paar Jahre einen festen Abnehmer hat. Wobei die ja das Problem hatten, die Fairtrade-Leute, und ich weiß es von den Fairtrade-Vereinigungen hier aus Deutschland, dass die gelitten haben unter diesen schwankenden Preisen zum Beispiel. Das heißt, das System ist eben nicht ganz abgelöst, weil wenn dann Fairtrade-Vertragsbauern sind und dann sehen sie, dass gerade mal so eine Spitze ist, dann springt ja aus dem System raus. Und hoffen vielleicht auch mal, dass sie da schnell mitmachen können. Also es ist halt auch nicht immer so einfach, die dann alle an dieses Konzept zu halten, wenn dann doch mal der Preis hochgeht, weil Fairtrade war immer das Versprechen, wir machen höhere Preise für euch, stabile, aber auch du hast höhere Preise als an diesem Weltmarkt. Und wenn man das dann nicht mehr halten kann, das Versprechen, weil dann es wirkt, als würde der vielleicht dauerhaft höher sein, dann gerät das ganze System ins Schwanken. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu dem letzten Tonausschnitt aus dem Film. Da war einmal noch mal der Computerherr von der Deutschen Bank zu hören. Und später eben waren das Zitate von dem Chef von Syngenta, was eine große Firma ist, die im Saatgut- und Chemikalien, also Pestizidbereich unterwegs ist aus der Schweiz. Das Interessante daran scheint mir zu sein, dass zu diesem Handel mit Futures oder aber auch generell eben in diesem Handel mit diesen Rohstoffen, wie überhaupt im Börsenhandel, die Mythenbildung eine total große Rolle spielt. Zu diesen zentralen Geschichten, also die können unterschiedlich aktuell sein, gehört eben im Augenblick auf jeden Fall diese Geschichte von der wachsenden Weltbevölkerung, mit der, und das kann man in jedem Gespräch mit Bankmitarbeitern, die einem irgendein Produkt verkaufen wollen, sofort rauskitzeln, die einem dann eben erzählen, investieren Sie in Rohstoffe, weil das ist ja abzusehen, das sehen Sie ja sozusagen an den Benzinpreisen, das sehen Sie an Ihren Brötchenpreisen. Lustigerweise hat die Deutsche Bank ja in den Nullerjahren auch solche Werbung auf Brötchentüten gehabt, wo darauf verwiesen wurde, dass man sich ja auch durchaus über steigende Preise von Brötchen freuen kann, nämlich wenn man ein Produkt der Deutschen Bank im Rohstoffbereich hält. Das ist eben ein Teil von solchen Geschichten, die an den Börsen selbst natürlich eine große Rolle spielen, wo immer auch Headlines, die dann über die zentralen News-Ticker kommen, unter diesem Gesichtspunkt ausgewertet werden. Also wo gibt es eine Dürre, wo gibt es zu viel, wo ist ein Krieg, was gibt es gerade für neue Kennzahlen für die Weltbevölkerung, wie viel mehr Schweine werden jetzt in China gegessen und wie viel mehr Auto wird gefahren, wie viel Prozent von Bioethanolen müssen in Europa dem Benzin beigemischt werden. Das sind alles die Variablen, aus denen dann Preisausschläge auf dem Futures-Markt entwickelt werden können oder auch frisiert werden können. Diversify your portfolio. A sure payoff. A sure payoff. Price determines what we do, not my belief. That puts money in my pocket and takes money out of my pocket. So that's why that's a lax dictator. We have seen some big paper sellers coming in. It all started out up above around 38 even here. Now guys talking about 25 handles of solid sell side activity here, guys. Here they come to sell them again. 9.5 straight night, 20 straight night, even straight here. Now guys, 8 halves are trading as well. Once again, guys, they're going to get it in 8 halves trade. 8 even offer, 7 even offer, 6 halves are trading here now. 6 evens are trading. 5 evens are trading here now once again. 5 evens do trade here. You're going to get a new 5 even offer comes in. 4 evens are trading here now. 3 evens are trading here now. 3 in the mid here now. You're going to get a low print of 11.03 even. Oh my gosh, those staggering forces of the market. Dr. Schumann, whose hand was this? We just witnessed Mr. Invisible Hands at work. We saw a process of price discovery in which the market discovered the truth about itself. The truth here was devastating. And with the high-frequency trading systems running trend-following algorithms in infinite loops, we got a depression of epic proportions. Happy you if you were in a short position. Mr. Market's manic depressive profile clearly corresponds to the psychic state of its main investors, the big pension funds who are commanding fortunes yet groaning under the burden of safeguarding abstract value through time. They're sitting on mountains of money that needs to be invested. After the subprime crisis, they dump their money on commodities. We're talking about massive money being dropped like bombs. Where the pension funds show up, they're sure to be a hell of a party. 87 evens are trading, 86 evens are trading, 85 evens are trading here now, guys, all the way down. 84 evens are trading here now, guys, 82 evens are trading. Paper comes in a big seller. 81 evens are trading here now, guys, 79s are trading. Bottom line is this, the market's right. We got to be prepared for some volatility. The trend is your friend. The trend is your friend. The trend is your friend. A trend is your friend. A trend is your friend. So, wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema. Das, was wir da gerade gehört haben, diese etwas hektische, aufgeregte Männerstimme, die einen Börsencrash kommentiert. Das war am 6. Mai 2010. Das ist ein Crash, der ist in die Geschichte eingegangen, weil zunächst hat niemand verstanden, was war da eigentlich los, was ist da passiert. Also ich habe mal rausgesucht, das waren nur wenige Minuten und in diesen wenigen Minuten wurde immerhin 1 Billion Dollar an Shareholder Value einfach mal so weggewischt. Und später haben sich dann viele damit beschäftigt und ja, einige zumindest sind zu dem Ergebnis gekommen, dass das etwas zu tun hat mit High-Frequency-Trading. Und in unserem Film haben wir ja so eine Person, den Dr. Schumann, als einen Akteur, der den Markt auch so personifiziert und sich so als so ein Psychodoktor, der sich ganz besonders gut auskennt mit den Launen des Marktes, ausgibt. Was aber passiert, wenn hinter solchen extremen Erscheinung gar keine Menschen mehr zu stecken scheint, sondern Algorithmen? Und vielleicht könnt ihr jetzt erstmal erklären, wie so ein Algorithmus funktioniert. Also ein Algorithmus ist eigentlich ja nur eine Handlungsvorschrift. In der Mathematik geht es eben darum, dass man versucht, bestimmte Probleme in Sätze zu fassen und dann Lösungen dafür zu entwickeln. Und bei den Computern ist es so, das bedeutet, dass man eben diese Algorithmen versucht, in Computerprogramme zu implementieren. Man hat eigentlich seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Wege gefunden, wie man diese komplex dynamischen Systeme, zu denen ja eben die Finanzmärkte gehören, in mathematische Formeln näherungsweise wiedergeben kann und Preisentwicklung mathematisch nachvollziehen und nach Möglichkeit auch vorausempfinden kann. Und daraus hat sich dann mit der Entwicklung im Computerbereich die Möglichkeit ergeben, dass man innerhalb von weniger als Millisekunden Computer eingreifen lässt und riesige Mengen von zum Beispiel eben Future-Käufen oder Verkäufen realisieren lässt. Also nochmal ein Beispiel zu geben, was dieser Algorithmus macht. Wir haben ja dieses The Trend is Your Friend gerade immer gesungen. Und das ist eigentlich ein Beispiel für eine alte Börsenregel, die man befolgen soll. Also wenn es einen Trend gibt, lieber folgen. Das ist immer klüger, als gegen den Trend zu gehen, auf Dauer sozusagen, als Gewinnstrategie. Und der Algorithmus kann eigentlich was ziemlich Ähnliches machen. Er kann immer versuchen, in Märkten irgendwelche Muster zu erkennen. Zum Beispiel, da ist ein leichter Preisanstieg und dann gerade dann einsteigen, solange bis man glaubt, jetzt könnte es brechen und dann wieder auszusteigen rechts. Aber immer sozusagen kleine Trends auszunutzen. Und das ist dann quasi die Automatisierung dieser durchaus alten Börsenregel, die dann da versucht wird, mit so Analysen von langen Zeitreihen aus den Börsenpreisen heraus zu fahren. Und das ist dann perfektioniert eben mit dem Hochfrequenzhandel. Was das genau ist, ist durchaus schwer zu beschreiben. Wir hatten jetzt im Europäischen Parlament gerade eine Gesetzgebung, die versucht hat, diesen Handel zu erfassen. Und das war dann eine ziemlich kuriose Sache, was man da versucht hat an Definitionen im Gesetz, was überhaupt dieses ganz schnelle Handeln sein soll. Aber was es genau ist, kann man gar nicht richtig beschreiben, weil aller Handel mit Computern ist schnell. Wo beginnt der Hochfrequenzhandel? Welche Strategie ist das? Da gibt es dann mal so besondere Strategien, dass man zum Beispiel ganz viel, ich sag mal, Aufträge gibt, die man sofort wieder zurückzieht, so storniert. Und das ist einer der Haupttricks, mit dem die arbeiten. Also ganz viel Volumen in Aufträgen und dann passiert aber gar nicht viel. Und der Clou dabei ist, dass man zum Beispiel damit Preise beeinflusst, indem man Signale setzt. Der wirkt so, als wäre da ganz viel Kaufinteresse auf der einen Seite, dann macht man quasi den Preis da hoch. Kauft aber nie und auf der anderen Seite hat man irgendwie eine andere Finanzposition, die dann wiederum profitiert von dem Preisanstieg, den man selber herbeigeführt hat. Das ist mal so ein ganz simples Modell. Es ist zwar komplexer, aber das kann man dann machen. Und insofern sind auch die Mountains of Money, weil es auch kurz vorkam, also die haben auch gar nicht so viel Geld, die Hochfrequenzhändler. Ich war selber bei einer Firma in Prag mal, das ist einer der größten Händler der Welt in diesem Bereich, der heißt RSJ Algorithmic Trading. Die sitzen da in Prag in so einem Haus mit, ich glaube, 60 Angestellten, haben sich da so ein Glasfaserkabel extra reinlegen lassen, damit sie schnell genug handeln können. Und also haben sie uns erzählt, das erste, was sie machen mussten, als sie da eingezogen sind in das Haus, war sozusagen das Kabel neu zu verlegen, weil das alte zu langsam war. Und die haben dann die Rechner aber natürlich auch an der Börse direkt stehen. Also die handeln nicht von Prag aus in New York oder so, sondern da ist dann der Rechner auch direkt dort. Aber der Clou ist, das ist eine kleine Firma, die hat auch kein, die nimmt kein Kapital von außen, also kein Fonds, der irgendwie Kapital sammelt, sondern die haben nur ihr eigenes kleines Kapital. Mit dem bewegen die aber im Jahr, ich meine, es waren 4 Billionen Dollar nach eigener Darstellung und sind damit einer der größten Händler überhaupt, einer der wichtigsten Rohstoffbörse der Euronext Live. Und das heißt also, die mit ganz wenig eigentlich Einsatz können gigantische Handelsaktivitäten entwickeln, die aber gar nicht so große Mengen oft bewegen, sondern nur so ganz viel Scheinaktivität sind. Und dieser Handel ist aber eigentlich am weitesten entwickelt eher bei Aktien, bei Anleihenmärkten und wandert jetzt aber immer mehr auch in Rohstoffmärkte rein. Wie weit genau, kann man schwer sagen, weil wie gesagt, die Definition ist unglaublich vage. Es gibt aber von den Börsen selbst Aussagen, dass im Bereich der zum Beispiel bei Öl auf jeden Fall ganz viel gehandelt wird und beim Gas, bei diesen ganz groß gehandelten Rohstoffen, aber auch bei den Lebensmittelrohstoffen, also zum Beispiel Kakao und ähnliches, Kaffee und die Sachen, die werden auch immer mehr gehandelt. Und wir haben auch immer mehr von diesen Crashs in den Rohstoffmärkten. Also der Flash Crash, der erwähnt wurde, der war bei dem Aktienindex, im Dow Jones Industrial Index, dem wichtigsten Industrieunternehmensindex der Welt. Aber wir wissen jetzt auch immer mehr von anderen Märkten, dass solche Crashs passieren, weil ein Kakaomarkt plötzlich 10% Preiseinbruch ist, den es vorher so nie gab. Und das wird dann auch zurückgeführt auf diese Hochfrequenzhändler. In Europa ist das alles etwas, naja, auf kleinerem, bescheidenerem Level. Aber wir bewegen uns auch dann. Die deutsche Börse hat auch schon extrem hohe Anteile Hochfrequenzhandel und verteidigt die auch ganz offensiv, weil sie auch gut dran verdient. Und das ist also quasi die aktuelle Entwicklung, dass es immer mehr in allen Märkten sich breit macht und wie man damit umgeht, ist bis heute eigentlich noch nicht ganz klar. Alle Behörden versuchen gerade irgendein Konzept zu entwickeln, wie man damit umgehen soll. Beschließen wir das jetzt mit einem Lied von Arsene. The Rat in the Kitchen. There is a rat in the kitchen, a mouse in the house, alien voice mumbling. A mouse in the house and a rat in the kitchen. Sparrows in the gutters, and the noise So, vielen Dank. Für das Mitsingen. Und fürs Zuhören.